Abschnitt 10 aus Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel, Teil 1. Von Miss Squeers, Mrs. Squeers, Master Squeers und Mr. Squeers sowie von verschiedenen anderen in Beziehung zu den Squeers und zu Nicholas Nickleby stehenden Materien und Personen. Mr. Squeers begab sich, wie schon gesagt, in sein Zimmer, das heißt nicht in das, in welchem Nicholas nach seiner Ankunft zu Abend gegessen hatte, sondern in ein kleineres im Hinterhause, in welchem sich seine vortreffliche Gattin, seine liebenswürdige Tochter und sein vielversprechender Sohn zusammenzufinden pflegten und wo jetzt Mrs. Squeers dem zum hausmütterlichen Department gehörigen Strümpfe ausbessern oblag und das junge Fräulein und Herrlein beschäftigt waren, eine kleine Differenz vermittels eines Faustkampfes über dem Tische auszugleichen, eines Kampfes, den sie beim Eintreten des verehrten Vaters bloß in ein geräuschloses Wechseln von Fußtritten unter dem Tische verwandelten. Es wird hier am Orte sein, den Leser in Kenntnis zu setzen, dass sich Miss Fanny Squeers in ihrem 23. Jahre befand. Man kann annehmen, dass Miss Squeers alles besaß, was an Holdseligkeit und Anmut von dieser Lebensperiode unzertrennlich ist, da man keinen Grund hat, vorauszusetzen, dass sie von einer allgemeinen Regel die einzige Ausnahme gemacht haben sollte. Sie war nicht hochgewachsen wie ihre Mutter, sondern kurz wie ihr Vater. Von jener hatte sie eine raue Stimme und von diesem einen bemerkenswerten Ausdruck des rechten Auges geerbt, bei welchem sie fast aussah, als wenn sie auf dem letzteren blind wäre. Miss Squeers hatte einige Tage bei einer nicht weit von Dotheboys Hall wohnenden Freundin zugebracht und war soeben erst wieder zum elterlichen Herde zurückgekehrt, woher es kam, dass sie von Nicholas noch gar nicht gehört hatte, als ihr Vater von dem neuen Hülfslehrer zu sprechen anfing. »Nun, was hältst du von ihm, liebes Kind?« fragte er. »Von wem? Es gibt viele ihns«, lautete Mrs. Squeers freundliche Gegenrede. Mrs. Squeers war, wie sie häufig sagte, Gottlob keine Gelehrte. »Von dem jungen Menschen, dem neuen Lehrer, von wem denn sonst?« »So, dem Wickelbu«, erwiderte sie ungeduldig, »er ist mir verhasst.« »Warum denn, liebes Kind? Was geht es dich an? Er ist mir nun einmal ein Dorn im Auge, und wenn ich ihn nicht ausstehen kann, so kann ich ihn nicht ausstehen. Ist das nicht genug?« »Oh ja, Liebste, vollkommen genug für ihn, und mir deucht viel zu viel, wenn er's wüsste«, versetzte Squeers besänftigend. »Ich fragte nur eben aus Neugier, mein Kind.« »So, nun, wenn du's wissen willst, so will ich's dir sagen. Weil er ein stolzer, hochmütiger, eingebildeter, hochnasiger Pfau ist.« Wenn Mrs. Squeers erregt war, so pflegte sie sich starker Ausdrücke zu bedienen und die schmückenden Beiwörter oder Ehrentitel zu häufen, wobei sie auch bisweilen von der figürlichen Redeweise Gebrauch machte. Dahin gehört nun hier zum Beispiel der Ehrentitel Pfau und die Anspielung auf Nicholas Nase, die ihrer Absicht nach, wie in ähnlichen Fällen, weder im buchstäblichen Sinne genommen werden sollte, noch von ihr selbst mit haarscharfer Genauigkeit gegeben war, denn ein hochnasiger Pfau ist allerdings eine Neuigkeit in der Ornithologie und ein Ding, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt. Squeers wagte beim angeführten Zornausbruche seines lieben Kindes milde einzuwenden, »Er ist aber wohlfeil, Beste, äußerst wohlfeil, liebes Kind.« Gerade umgekehrt, erklärte Mrs. Squeers. Nur 5 Pfund jährlich, sagte Squeers. Nur 5 Pfund, fuhr seine Gattin ihn an. Ist das nicht Geld genug, da du ihn nicht brauchst? Aber wir haben ihn nötig. Das sehe ich nicht ein. Du hast ihn ebenso wenig nötig als den Gestorbenen. Schweig mir nur ja still. Kannst du nicht ohne Hilfslehrer zu haben auf die Karten und in die Zeitungen drucken lassen, Erziehungsanstalt bei Wackford Squeers und geschickten Hilfslehrern? Machen's nicht andere alle Tage ebenso? Es ist nicht auszuhalten mit deiner Dummheit. So, Dummheit? Dann will ich dir was sagen, Frau. In dieser Sache, ob ich nen Lehrer annehme oder nicht, werde ich allzeit tun und lassen, was mir beliebt. Jeder Sklaventreiber in Westindien hat seinen Gehülfen unter sich, der ihm mit danach sieht, dass seine Schwarzen nicht davonlaufen oder eine Empörung anstiften, und ebenso will ich meinen Gehülfen unter mir haben, der mir denselben Dienst bei unseren Schwarzen leistet, und zwar so lange, bis der kleine Wackford die Schulaufsicht übernehmen kann. »Ich soll die Schulaufsicht übernehmen, wenn ich erst groß bin, Vater?« rief Wackford Junior im Übermaße seines Entzückens einen boshaften Tritt nicht anbringend, den er soeben seiner Schwester zugedacht hatte. »Ja, mein Sohn«, erwiderte Mr. Squeers gerührt. »Blitz, wie es die Jungen dann kriegen sollen«, rief der hoffnungsvolle Sohn des Vaters Rohr vom Tische nehmend aus. »O Vater, ob sie wohl kreischen und pfeifen sollen?« Es war ein stolzer Moment in Squeers Leben, als er bei seinem Kinde diese Aufwallung einer enthusiastischen Sinnesart gewahrte, die ihm als Vorläuferin großer Auszeichnung Master Squeers erschien. Er drückte ihm einen Penny in die Hand und machte seinen Gefühlen durch ein lautes, beifälliges Gelächter Luft, in welches seine musterhafte Gattin gleichfalls einstimmte. Der kindliche Heroism des Sohns hatte beider Gefühle wohltätig angeregt, und die Heiterkeit und Harmonie waren unter ihnen wiederhergestellt. »Er ist ein garstiger, aufblasender Laffe von Burschen, der Wickelbu, das ist meine Meinung über ihn«, sagte Mrs. Squeers, das Gespräch wieder anknüpfend, wo es abgebrochen war. »Nun gut«, entgegnete Squeers, »dann kann er sich in unserer Schulstube so gut aufblasen als anderwärts, besonders da sie ihm nicht gefällt.« »Das lässt sich hören«, bemerkte Mrs. Squeers. »Ich hoffe, dass sie ihm den Stolz schon austreiben wird, und wenn sie es nicht tut, soll's meine Schuld nicht sein.« Ein stolzer Hilfslehrer war in Yorkshire ein so unerhörtes Wunderding, dass Miss Squeers, die sich sonst um die gelehrten Sachen wenig kümmerte, sehr neugierig fragte, wer denn der Wickelbu wäre, der die Nase so hoch trüge? »Er heißt Nickleby«, erwiderte ihr Vater. »Deine Mutter gibt den Dingen und Leuten immer unrechte Namen.« »Puh, pa, puh, pa«, fiel Mrs. Squeers ein. »Ich beurteile sie richtig, und das ist vollkommen genug für mich. Ich hab ihn beobachtet, als du heute Nachmittag den Boulder abwichstest. Er sah dabei aus wie eine Gewitterwolke, und einmal fuhr er auf, als wenn er über dich herstürzen wollte. Ich hab's gesehen, ohne dass er's bemerkte.« »Lassen Sie das doch gut sein, Vater«, unterbrach Miss Squeers, als das Familienhaupt sich zu erwidern anschickte. »Wer ist er denn?« »Dein Vater hat sich die Narretei in den Kopf gesetzt, dass er der Sohn eines armen, kürzlich verstorbenen Gentlemans wäre«, sagte Mrs. Squeers. »Der Sohn eines Gentlemans?« »Ja, ich glaube kein Wort von der ganzen Geschichte. Ist er des Gentlemans Kind, so ist er ein Windelkind, das ist meine Meinung.« Mrs. Squeers hatte Findelkind sagen wollen, doch in 100 Jahren, wie sie häufig bei Gelegenheit ihrer Sprachschnitzer bemerkte, war es doch alles eins. Sie pflegte mit diesem philosophischen Arioma auch die Knaben zu trösten, wenn dieselben eine ungewöhnliche Misshandlung zu erdulden hatten. »Er ist mitnichten ein Findling«, nahm Squeers das Wort, »denn sein Vater ist mit seiner noch lebenden Mutter jahrelang vor seiner Geburt verheiratet gewesen. Und wenn er es wäre, so brauchten wir uns doch nicht darum kümmern, denn wir machen uns einen sehr guten Freund dadurch, dass wir ihn hier haben, und findet er Gefallen daran, die Kostsänger etwas zu lehren, außerdem, dass er sie hütet, so hab ich auch nichts dawider. Ich sage nochmals und abermals, dass er mir ärger verhaßt ist als Gift«, sagte Mrs. Squeers mit Heftigkeit. »Wenn du ihn nicht lieben kannst, liebes Kind«, entgegnete Squeers, »so kenne ich keine Person, die es besser verstände, ihren Hass an jemand auszulassen als dich, und es ist bei ihm natürlich kein Grund vorhanden, weshalb du dich bemühen solltest, ihn zu verstecken.« »Das wird auch nicht geschehen, darauf kannst du schwören«, fiel Mrs. Squeers ein. »Schön«, sagte Squeers, »und beherbergt er, wie ich allerdings glaube, einigen Stolz bei sich, so glaube ich nicht, dass in ganz England eine einzige Frau zu finden ist, die die Leute so schnell wie du zu ducken wüsste, liebes Kind.« Mrs. Squeers kicherte behaglich bei dieser schmeichelhaften Anerkennung und bemerkte, sie meine allerdings zu ihrer Zeit einige stolze Geister gezähmt zu haben, und wir lassen ihr nur Gerechtigkeit widerfahren, wenn wir sagen, dass sie in Gemeinschaft mit ihrem schätzbaren Gatten in der Tat deren viele geknickt hatte. Miss Fanny Squeers hatte dem allen und noch vielem Ähnlichen mehr sehr aufmerksam zugehört und befragte, als sie zu Bett ging, die hungrige Magd sorgfältig über das Äußere und das Benehmen des neuen Hilfslehrers. Das Mädchen erschöpfte sich in den beredtesten Lobsprüchen, nämlich die schönen, dunklen Augen des jungen Mannes, sein süßes Lächeln und seine grad gewachsenen Beine preisend, bei welchen letzteren sie am längsten verweilte, da die Beine zu Dotheboys Hall durchweg schief und krumm waren, so dass Miss Squeers sehr bald zu dem Schlusse gelangte, der Nickleby müsse ein ausgezeichneter junger Mann oder aber, wie sie sich auszudrücken beliebte, ein ganz besonderes Getier sein. Sie beschloss daher bei sich, ihn am folgenden Tage ihrer eigenen Prüfung zu unterwerfen. Um diesen Plan auszuführen, wartete sie die Gelegenheit ab, dass ihre Mutter beschäftigt und ihr Vater abwesend war, und ging zufällig in die Schulstube, um sich eine Feder korrigieren zu lassen. Als sie außer den Knaben niemand als Niklas erblickte, errötete sie sehr stark und entwickelte eine bedeutende Verwirrung. »Ich muss um Vergebung bitten«, stotterte sie, »ich glaubte, dass mein Vater hier wäre oder sein könnte oder, ach, mein Himmel, oh!« »Mr. Squeers ist ausgegangen«, fiel Nicholas ein, durch die Erscheinung so unerwartet, sie war doch keineswegs außer Fassung gebracht. »Wissen Sie nicht, ob er lange ausbleiben wird, Sir?«, fragte Miss Squeers mit schüchterner Zurückhaltung. »Er sagte ungefähr eine Stunde«, antwortete Nicholas höflich, wie sich von selbst versteht, doch ohne alle Anzeichen, dass die Reize der jungen Damen sein Herz gerührt hätten. »Es ist mir noch niemals so unglücklich gegangen«, rief sie aus. »Ich danke Ihnen, es tut mir sehr leid, gestört zu haben. Hätte ich meinen Vater nicht hier vermutet, so würde ich unter keiner Bedingung. Es ist ganz erschrecklich. Ich bin wirklich ganz beschämt. Es muss Ihnen entsetzlich auffallen«, murmelte Miss Queers, errötete abermals, und ihre Blicke schweiften zwischen der Feder in ihrer Hand und Nicholas hinter seinem Schreibpulte hin und wieder. »Wenn das alles ist, was Sie wünschen«, sagte Nicholas auf die Feder hindeutend und wider Willen die erkünstelte Verlegenheit der Schulmeisters Tochter belächelnd, »so kann ich vielleicht Mr. Squeers Stelle vertreten.« Miss Queers blickte, als ob sie mit sich zu Rate ginge, ob es schicklich wäre, einem ganz Fremden noch näher zu treten, nach der Tür, dann in der Schulstube umher, ging endlich zögernd, doch einigermaßen ermutigt durch die Gegenwart von 40 Knaben zu Nicholas und reichte ihm mit dem bezauberndsten Gemisch von allerliebster, mädchenhafter Schüchternheit und schulmeistertöchterlicher Würde die Feder. »Wünschen Sie, sie hart oder weich zu haben?«, fragte Nicholas lächelnd, um ein lautes Auflachen zu unterdrücken. »Er lächelt wirklich ungemein süß«, dachte Miss Squeers. »Wie sagten Sie?«, fragte Nicholas. »Ach, ich dachte im Augenblick an etwas anderes«, entgegnete sie, »so weich als möglich, wenn ich bitten darf.« Und sie seufzte bei diesen Worten vielleicht, um Nicholas anzudeuten, dass sie ein Taubenherz besäße und deshalb auch die Feder weich zu haben wünschte. Nicholas korrigierte die Feder, und als er sie Miss Squeers zurückgab, ließ Miss Squeers sie fallen, und als er sich bückte, sie aufzuheben, bückte sich Miss Squeers gleichfalls. Sie stießen die Köpfe gegeneinander, und 25 Knaben lachten, gewiss zum ersten und einzigen Male in dem Halbjahre, überaus herzlich. »Wie ungeschickt ich gewesen bin«, sagte Nicholas der jungen Dame die Tür öffnend. »Ganz und gar nicht, Sir«, erwiderte sie, »es war meine Schuld, nur mein unbedachtes Ich empfehle mich Ihnen.« »Ihr Diener«, sagte Nicholas, »ich hoffe, dass es mir das nächste Mal, wenn ich eine Feder für Sie korrigiere, besser glücken soll. Nehmen Sie sich in Acht, Sie beißen die Spitze ab.« »Wirklich?« stotterte Miss Queers. »Ich bin so verlegen, dass ich kaum weiß, was ich... Es tut mir sehr leid, Ihnen so viel Mühe gemacht zu haben.« »Hat nicht das Mindeste zu sagen«, erwiderte Nicholas, die Tür hinter ihr schließend. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 11. September 2024.